worüber wir reden, wenn wir über Anne Frank reden. Nach dem gleichnamigen Roman von Nathan Englander. Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence. Hörspielbearbeitung Marion Kolbach. Sie sind vielleicht 10 Minuten im Haus und Mark hält uns bereits einen Vortrag über die israelische Besatzung. Mark und Lauren wohnen in Jerusalem und Leute von da denken, das gibt ihnen das Recht. Mark wirkt völlig stoisch und nickt. Wenn wir hätten, was ihr hier in Südflorida habt, sagt er und verstummt. Ja, sagt er und er nickt wieder. Dann hätten wir absolut keine Probleme. Aber ihr habt doch, was wir haben. Alles. Sonne, Palmen, alte Juden, Orangen, die schlechtesten Autofahrer überhaupt. Und im Moment, sage ich zu ihm, gibt's hier wahrscheinlich mehr Israelis als bei euch. Debbie, meine Frau, legt mir eine Hand auf den Arm. Das ist ihr Zeichen dafür, dass ich die Stimme hebe, jemanden unterbreche, etwas Privates ausplaudere oder einen unangemessenen Witz mache. Und so oft, wie sie nach meinem Arm fasst, überrascht es mich, dass sie ihn überhaupt noch loslässt. Ja, ihr habt das jetzt alles, sagt Mark. Sogar Terroristen. Ich sehe Lauren an. Ja. Sie ist diejenige, mit der meine Frau befreundet ist. Und sie sollte die Sache in die Hand nehmen. Aber Lauren wird ihrem Mann kein Zeichen geben. Sie und Mark sind vor 20 Jahren nach Israel durchgebrannt und Chassiden geworden. Und sie fassen einander in der Öffentlichkeit nicht an. Also nicht wegen so einer Sache. Nicht, um einen Brand zu löschen. Hat Mohammed Atta nicht direkt vor 9/11 hier gelebt? Sagt Mark und deutet auf imaginäre Häuser. Goldberg, Goldberg, Goldberg, Atta. Wie habt ihr den hier übersehen können? Auf der anderen Seite der Stadt, sage ich. Genau davon rede ich. Das ist es, was ihr habt und wir nicht. Andere Seiten der Stadt, am Leuteviertel. So viel Platz. Und dann betastet er die Granitarbeitsfläche unserer Küche, sieht ins Wohnzimmer und Esszimmer hinüber und starrt durchs Küchenfenster auf den Pool. So ein Haus, sagt er. Und ein Sohn. Kannst du dir das vorstellen? Nein, sagt Lauren. Und dann sieht sie uns an und stärkt ihm den Rücken. Ja, ihr solltet mal sehen, wie wir mit 10 leben. 10? Ja, 10 Kinder, sage ich. Damit brächten wir euch hier in den Staaten in eine Reality-Show. Und dann, ja, dann würdet ihr eine größere Wohnung kriegen. Die Hand zieht wieder an meinem Ärmel. Bilder, sagt er. Ich möchte die Mädchen sehen. Ja. Wir folgen Lauren ins Wohnzimmer, wo ihre Handtasche liegt. Glaubt ihr das? 10 Mädchen. Und so wie das aus Marks Mund kommt, hat der Kerl zum ersten Mal was Sympathisches. Und zum ersten Mal überlege ich, ob ich ihm eine Chance geben soll. Facebook und Skype haben Deb und Lauren wieder zusammengebracht. Als Mädchen waren sie unzertrennlich. Sind ihr ganzes Leben gemeinsam in die Schule gegangen, in die Yeshive. Sie waren ewig die besten Freundinnen, bis ich Deb geheiratet und sie verweltlicht habe. Und kurz danach hat Lauren Mark kennengelernt und sie sind zusammen ins Heilige Land gezogen und haben sich von Orthodoxen zu Ultra-Orthodoxen entwickelt. Was für mich wie ein neu gestyltes Waschmittel klingt. Orthodox Ultra Ad, jetzt mit größerer, tiefenheilender Kraft. Und deshalb sollen wir sie Shoshana und Jerucham nennen. Und Deb tut das. Und ich sage ihren Namen einfach nicht. Wollt ihr ein Glas Wasser? Frage ich. Eine Dose Cola? Wer von uns? Frag Mark. Ja, ihr beide, sage ich. Oder Whisky. Whisky ist doch auch koscher, oder? Wenn nicht, mache ich ihn schnell koscher, sagt er und tut lässig. Er nimmt den großen schwarzen Hut ab und lässt sich im Wohnzimmer aufs Sofa plumpsen. Lauren schiebt die Blendstreifen zur Seite und sieht hinaus in den Garten. Oh mein Gott, 2 Mädchen aus Forest Hills, sagt sie. Wer hätte je gedacht, wir würden mal Mütter von Erwachsenen sein? Trevor ist 16, sagt Deb. Vielleicht hältst du ihn für erwachsen und er sich auch, aber wir sind da noch nicht ganz überzeugt. Also, sagt Lauren. Dann ebenso, wer hätte je gedacht, Debbie, dass wir mal Kinder großziehen würden, die es für normal halten, dass hinterm Haus Kokosnüsse runterkrachen und Eidechsen die Wände hochklettern. Genau in dem Moment kommt Trev ins Wohnzimmer getapst. Seine ganzen 1,80. Die karierte Pyjama-Hose schleift über den Boden und sein T-Shirt ist voller Löcher. Er ist gerade aufgewacht und offenbar nicht sicher, ob er nicht noch träumt. Wir haben ihm gesagt, dass Besuch kommen würde. Aber jetzt steht er da, unser Trev, und starrt diesen Mann mit dem schwarzen Anzug und dem Bart an, der ihm bis runter zum Bauch reicht. Mark, sage ich. Hi. Yerucham, sagt Mark und streckt die Hand aus. Trev schüttelt sie. Dann hält Trev Lauren höflich seine Hand hin. Und sie sieht sie einfach nur an, wie sie da in der Luft hängt, als Angebot. Ich schüttle keine Hände, sagt sie. Aha. Trev schenkt uns beiden seinen besten Teenagerblick und schiebt sich aus dem Zimmer. Dabei sagt er: Baseballtraining. Und nimmt meinen Autoschlüssel vom Haken neben der Tür zur Garage. Ja, es ist vollgetankt, sage ich. Was bringt euch also her, sage ich, nach all den Jahren? Sag mal, das habe ich dir doch gesagt. Der ist zu weit weg, um die Hand auf meinen Arm zu legen, aber ihr Gesicht sagt alles. Soll ich das wissen? Ja, das solltest du wissen, sage ich. Ja klar, Depp muss es mir gesagt haben. Sie hat es mir sicher gesagt. Das ist mein Fehler. Meine Mutter, sagt Mark. Sie hat ziemlich nachgelassen und auch mein Vater wird langsam alt. Normal kommen sie uns jedes Jahr zu Sukkot besuchen. Verstehst du? Ja, ich kenne die Feiertage, ja. Bisher sind sie immer gekommen. Zu Sukkot. Pesach. Und Pesach, ja. Zu beiden Festen. Aber jetzt können sie nicht mehr fliegen. Und ich wollte sie sehen, solange es ihnen noch einigermaßen gut geht. Wir waren nicht mehr in Amerika seit... Oh, Mensch. Oh, ja. Ich wage gar nicht dran zu denken. Ja. Wie lange ist das her? Mehr als 10? 10. Nee, 12. 10 Jahre. Sagt sie. Vor 12 Jahren. Mein Gott. Ja. Mit den Kindern ist das einfach unmöglich, bis die groß genug sind. Das könnte jetzt... Und damit lässt sie sich aufs Sofa plumpsen. Oh Gott, das könnte jetzt das erste Mal das sein, erste Mal. Dass ich seit all den Jahren in einem Haus ohne Kinder ohne bin. Ohne Kinder. Meine Güte. Ernsthaft, das ist... Irgendwie absolut merkwürdig. Ja. Mir wird ganz anders. Und wenn ich sage, anders. Sagt sie und steht auf und dreht sich komisch mädchenhaft um die eigene Achse. Dann meine ich schwindlig. Ja. Aber sag mal, wie schafft ihr das? Sagt Deb. 10 Kinder. Das möchte ich wirklich wissen. Und in dem Moment fällt es mir wieder ein. Hey, ich habe deinen Drink vergessen, sage ich zu Mark. Ja, sein Drink. Genau. Sagt Lauren. Damit schaffen wir es. Und so sitzen wir wieder am Küchentisch mit einer Flasche Wodka vor uns. Und ich bin keiner, der sich an einem Sonntagnachmittag betrinkt. Aber ich sage euch, wenn ich den Tag schon mit Mark verbringen muss, packe ich die Gelegenheit beim Schopf. Gib mir noch einen, sagt Deb. Und wie läuft euer Besuch? Ja. Sagt sie und guckt ganz traurig. Wie kommen deine Leute klar? Oh. Deb ist sehr interessiert an Marks Eltern. Die beiden sind Holocaust-Überlebende. Und Deb ist, es lässt sich nicht anders sagen, auf ungesunde Weise von dem Gedanken besessen, dass es diese Generation bald nicht mehr gibt. Versteht mich nicht falsch. Für mich ist das auch wichtig. Auch mir liegt das am Herzen. Ich sage nur, es gibt gesund und ungesund. Und meine Frau, die wird mit diesem Thema viel, viel Zeit. Was soll ich sagen? Sagt Mark. Meine Mutter ist eine sehr kranke Frau. Und mein Vater, der versucht, den Kopf oben zu halten. Nicht, Shoshana? Er ist ein harter Bursche. Ja. Ach, sicher, sage ich. Und dann sehe ich in mein Glas ganz ernst und schüttel den Kopf. Sie sind wirklich... erstaunlich. Wer? Sagt Mark. Väter? Ich hebe den Blick und die drei starren mich an. Die Überlebenden, hä? Sage ich und begreife, dass ich etwas voreilig war. Da gibt es Gut und Böse. Sagt Mark. Wie bei allen anderen Leuten auch. Und dann lacht er. Obwohl es da, wo meine Eltern leben, gar keine anderen gibt. Lauren sagt, das solltet ihr mal sehen. Das ganze Carmel Lake Village ist wie ein Displaced Persons Camp mit Billardzimmern. Da sind sie alle. Und einer erzählt es dem anderen. Ja. Sagt Mark. Und sie kommen, es ist erstaunlich, aus Europa nach New York und jetzt am Ende ihres Lebens wieder am selben Ort. Ja, komm, erzähl ihnen diese verrückte Geschichte. Komm, bitte. Sagt Lauren. Erzähl sie ihnen, Juri. Ja, erzähl sie uns. Sagt Deb. Also, ihr könnt euch meinen Vater vorstellen im alten Land. Er ging in den Cheddar lernen, hatte schöne Schläfenlocken, Pace und all das. Aber in Amerika ist er einer von denen, die wirklich angekommen sind. Er sieht so aus wie du. Nicht wie ich. Nee. Den habe ich nicht von ihm. Sagt er und deutet auf seinen Bart. Also, mein Vater... Sie haben da einen schönen 9-Loch-Course und eine Driving Range und ein paar Greens, um das Putten zu üben. Und mein Dad, der sitzt im Clubhaus, ich bin mit ihm da, er will in den Fitnessraum, sagt er, sagt mir, ich soll mitkommen, ein bisschen was für mich tun. Und er sagt, diese... Und da zeigt Mark auf seine Füße und holt sein Bein unter dem Tisch hervor, damit wir seine schwarzen Quadratlatschen sehen diese können. Diese Chavez-Schuhe kannst du auf dem Laufband nicht tragen, du brauchst Sneakers. Du weißt schon, Sportschuhe. Und ich sage zu ihm, ich weiß, was Sneakers sind, ich habe mein Englisch so wenig vergessen wie du dein Jiddisch. Und da sagt er, a schönen Dank dir im Publik. Einfach nur, um zu zeigen, wer hier wer ist. Ja, hier, mach weiter. Er sitzt also in der Umkleide und versucht, sich einen Socken anzuziehen, was in dem Alter im Grunde schon das ganze Training ist. Das dauert seine Zeit. Und ich sehe, während ich warte, ich kann es nicht glauben, ich werde fast ohnmächtig, der Typ neben ihm, pass auf, die Nummer auf seinem Arm. Sie liegt 3 Zahlen vor der Nummer meines Vaters. Was? Ihr wisst schon, von der Abfolge her. Das ist unglaublich. Wie meinst du das? Sagt Depp. Ich meine die eintätowierte Nummer. Es ist die gleiche Lagernummer, die mein Vater hat. Zahl für Zahl. Nur die von meinem Vater endet auf 8. Und die von diesem Typen auf 5. Das ist der einzige Unterschied. Ich meine, da sind nur 2 Leute dazwischen. Und ich gucke mir diesen Mann an. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Also sage ich, entschuldigen Sie, Sir, zu dem Mann. Und er sagt nur, bist du einer von Chabad? Ja, so sieht er aus. Sagt der Typ weiter zu mir, ich will nichts, als in Ruhe gelassen zu werden. Ich habe genug Kerzen zu Hause. Ich drauf, nein, ich bin nicht von Chabad. Ich bin hier, um meinen Vater zu besuchen. Und zu meinem Vater sage ich, kennst du diesen Gentleman? Habt ihr zwei euch schon kennengelernt? Sonst würde ich euch wirklich gern miteinander bekannt machen. Und die beiden sehen sich, ich verspreche es euch, minutenlang an. Wirklich, Minuten. Es ist, und ich sage das mit Kavott, mit Respekt für meinen Vater, aber es ist, als sähe ich da ein paar großer beiger Seekühe vor mir auf einer Bank sitzen, beide mit einer Socke. Und sie mustern sich von Kopf bis Fuß ganz langsam und dann sagt mein Vater, ja, den habe ich hier schon gesehen. Und der andere, der sagt darauf, ja, ich den auch. Ihr seid beide Überlebende, erkläre ich ihnen. Seht doch, seht, sage ich, die Nummern. Und sie gucken. Es sind die gleichen, sage ich. Und sie strecken beide die Arme aus, um sich die kleinen, aschigen Tätowierungen anzusehen. Genau die gleichen, sage ich. Und zu meinem Vater, begreifst du nicht? Die gleiche Nummer, nur dass seine, sie liegt fast direkt vor deiner. Sieh doch, vergleiche sie. Also gucken sie wieder und vergleichen. Und Mark sieht uns an. Und ihm fallen fast die Augen raus. Ich meine, überlegt euch das mal, sagt er. Auf der anderen Seite der Welt, nachdem sie das Unüberlebbare überlebt haben, haben diese beiden alten Kerle am Ende genug Geld, um sich in Carmel Lake zur Ruhe zu setzen und jeden Tag Golf zu spielen. Also sage ich zu meinem Dad, er war direkt vor dir, sage ich. Sie, eine 5, sage ich, und du hast eine 8. Und der andere Typ guckt, und mein Vater guckt, und mein Vater sagt, das bedeutet nur, dass er sich vorgedrängelt hat, damals wie heute. Dieser Bursche ist ein Drängler. Ich wollte es nur nicht sagen. Vergiss es, sagt der andere Typ. Und das war's. Dann ziehen sie sich weiter ihre Socken an. Ja, so war's. Ted wird geknickt. Aber ich liebe diese Art Geschichten. Ich finde langsam ernsthaft Gefallen an unseren Besuchern. Und das nicht nur... weil ich mich plötzlich betrunken fühle. Es ist eine gute Geschichte, Juri, sage ich und mache seine Frau nach. Die hat Pfiff. Jeroham hielt sie vom Tisch hoch und sieht stolz aus. Er studiert das Etikett des Weißbrots auf unserer Anrichte, versichert sich, dass es koscher ist. Ist es koscher? Und nimmt eine Scheibe raus. Er reißt die Kruste ab und rollt das Weiße mit der Handfläche über die Arbeitsplatte. Er rollt es zu einem... kleinen Ball und kommt wieder her, gießt sich nach und leert das Glas mit einem Zug. Und dann isst er den verrückten Teigball, wirft ihn sich in den Stund, als wäre das sein ganz persönlicher Schlusspunkt, ihr wisst schon, um seine Geschichte zu unterstreichen. Und, schmeckt das? Sage ich. Probier's. Er geht zur Anrichte und wirft mir eine Scheibe Weißbrot zu. Quer durch den Raum wirft er sie. Und sagt... Aber schenk dir erst noch einen ein. Ich greife nach der Flasche und sehe, dass Depp die Hände drum gelegt hat und den Kopf gebeugt hält. Als wäre es ihr Anker, der sie davor bewahrt, nach hinten zu kippen. Depp? Alles in Ordnung, Depp? Lauren hat eine Hand auf Depps Nacken gelegt, streicht ihr dann über den Arm. Und ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist und ich stehe auf und sage es. Das war zu witzig. Schatz, sagt Depp. Sie wird es euch nicht sagen, aber sie hatte eine gewisse Fixierung auf den Holocaust. Und diese Geschichte, das jetzt nichts für ungut mag, ist nicht das, womit sie gerechnet hat. Was? Mark sieht zwischen uns hin und her. Als wäre sie das Kind von Überlebenden. Also meine Frau, meine ich. Ihre Großeltern sind alle in der Bronx geboren. Aber es ist so, ich weiß nicht, es ist wie hier. Wir wohnen 20 Minuten von Downtown Miami entfernt. Aber tatsächlich ist es, als wäre es 1937 und wir würden am Stadtrat von Berlin leben. Also, ja, ist verblüffend. Nein, darum geht es nicht, sagt Depp und verteidigt sich mit verrückt hoher Stimme. Das macht mir nichts. Das ist der Alkohol, dieser ganze Alkohol. Ja, sagt sie und verdreht die Augen, um den Ganzen die Schärfe zu nehmen. Dir und Lauren wiederzusehen, Shoshana zu sehen nach all der Zeit. Oh, oh, oh, oh, sie war schon in der Highschool so. Nur ein Glas und schon fing sie an zu weinen. Ja. Alkohol ist ein bekanntes Depressivum. Sagt Jerucham, und deswegen, weil er solche Tatsachen kundtut, ist er gleich wieder auf dem besten Weg, sich meine Sympathien zu verscherzen. Willst du wissen, was sie immer wirklich in Fahrt gebracht hat? Was sie ehrlich glücklich gemacht hat? Sagt Shoshana. Und ich sage euch, ich sehe es nicht kommen. Es trifft mich so unerwartet wie Depp die Nummerngeschichte. Hi zu sein. Was? Sagt Shoshana. Ja, wirklich, das hat's gebracht. Was zu rauchen und die konnte stundenlang lachen. Oh mein Gott, sagt Depp. Aber nicht zu Shoshana. Sie zeigt auf mich. Wahrscheinlich, weil ich so verdutzt aussehe, wie ich mich fühle. Seht euch meinen großen, bösen, weltlichen Mann an, sagt Depp. Das ist ihm zu viel. Dass seine Frau irgendwann einmal über die Stränge geschlagen hat, das ist ihm zu viel. Unsere Mr. Liberal und weltoffen. Und zu mir sagt sie... Was hast du gedacht, dass Shoshana Tolles über mich sagen würde? Nein, nein, lieber, nein, lieber nicht. Ist mir zu packen. Ja, lass schon hören, sagt Mark. Wir sind alles Freunde hier. Neue Freunde, aber Freunde. Ich dachte, du würdest... Na? Sage ich und halte inne. Ach, nein, ihr bringt mich um. Sag es! Sagt Debbie. Ja, sag's. Ehrlich, ich dachte, da käme sowas wie ein Wettbewerb, wer die besten Pessach-Makronen backt. Ja, sowas in der Art. Ja. Ich lasse den Kopf sinken und Shoshana und Depp lachen so sehr, dass sie kaum mehr Luft bekommen. Sie fassen sich gegenseitig bei den Schultern und ich kann nicht sagen... Also echt nicht, ob sie sich gegenseitig halten oder zu Boden ziehen. Ich fürchte, gleich fällt eine vom Stuhl. Ich kann es nicht glauben, dass du ihm von den Makronen erzählt hast. Du bist doch wirklich... Ich kann nicht glauben, dass du gerade dem Mann, mit dem ich seit 22 Jahren verheiratet bin, erzählt hast, wie sehr wir uns damals zugekämpft haben. Na und? Ich habe schon vor unserer Hochzeit keinen Joint mehr angerührt. Doch wirklich. Und seitdem erst recht nicht. Stimmt, Schatz. Wir haben doch seitdem, also seit unserer Hochzeit, nichts mehr geraucht, oder? Nein, sage ich. Also komm, Schosch. Es ist sehr lange her, ja. Komm, Schosch, sag's. Wann hast du das letzte Mal geraucht? Ich weiß, ich habe Marks Bart erwähnt, aber ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, wie haarig der Kerl insgesamt ist. Das Zeugs wächst ihm bis an die Augen. Als hätte er oben und unten Brauen, regelrecht beeindruckend. Und als Depp die Frage stellt, kichern die beiden, Schorsch und Juri, wie Kinder. Und ich sehe an der wenigen freien Haut, an Lidern und Ohrläppchen, dass Mark knallrot geworden ist. Also, als Shoshana sagte, wir trinken, um die Tage zu überstehen, war das mit dem Trinken ein Spaß. Naja, weil wir trinken nicht viel. Nein, wir trinken nicht viel. Shoshana. Sie meinte, dass wir rauchen. Ja. Wir rauchen. Sagt Loren bestätigend. Ja. Zigaretten. Fragt Depp. Debbie. Immer noch Joints. Ja, Joscha. Ich meine, eigentlich sind wir ständig high. Rassin! Ruf, Depp. Das dürft ihr nicht, auf keinen Fall. Alle rauchen in Israel. Es ist da wie in den 60ern, wie eine Revolution. In keinem Land der Welt sind die Leute so high. Nicht in Holland, nicht in Indien oder Thailand. Stimmt. Oder allen zusammen. Higher als überall, selbst in Argentinien. Obwohl, naja, die uns mittlerweile eingeholt haben können. Mögt ihr jetzt was rauchen? Sagt Depp. Und wir alle sehen sie an, ich überrascht und die beiden anderen mit klarem Verlangen. Also, wir haben nichts dabei. Vielleicht findet ihr ja Zugang zur Glaukom-Szene drüben in Carmel Lake, sage ich. Ich bin sicher, da gibt's reichlich Stoff. Ach, das ist witzig. Ja, ich bin witzig, ja, sage ich, jetzt, wo wir uns alle verstehen. Wir haben Pott. Ach, sagt Deb. Was? Haben wir? Ja. Sage ich. Das glaube ich nicht. Deb sieht mich an und beißt an ihrem Nagelhäutchen am kleinen Finger. Du rauchst doch nicht schon all die Jahre heimlich, sage ich und habe ernsthaft das Gefühl, heute womöglich noch eine ganze Reihe Geständnisse zu hören zu bekommen und ich fühle mich gar nicht gut. Unser Sohn? Sagt Deb. Der hat Pott. Unser Sohn? Trevor. Sagt sie. Ja, sage ich. Ich weiß, wer Trevor ist. Für einen einzigen Tag sind das reichliche Eröffnungen. Und für mich fühlt sich das alles an wie Betrug. Als gehörte das alte Geheimnis meiner Frau und das neue meines Sohnes zusammen. Und ich hätte dann das Nachsehen. Ich muss darüber reden. Etwas Zeit mit Deb allein, schon 5 Minuten, würde die Sache in Ordnung bringen. Aber es ist überdeutlich, dass sie keine Zeit mit mir alleine braucht. Sie wird ganz und gar nicht bekümmert, eher zielgerichtet. Sie steht an der Arbeitsfläche und rollt mit der Papierhülle eines Tampons einen Joint. Das ist eine Notlösung, auf die wir in der Highschool gekommen sind, sagt Shoshana. Ja, sowas machen Teenager, wenn sie unbedingt was brauchen. Und wir brauchen jetzt unbedingt was, sagt Deb, als wäre das alles bereits komisch. Erinnerst du dich noch an den netten Jungen von der Yeshiva, der uns immer beim Rauchen zugeschaut hat? Ja, warte mal, ja. Wir hatten einen Spitznamen für den. Passover. Genau. Ja, ruft Shosha. Genau. Wir haben ihn immer nur Passover genannt, weil er den Joint jedes Mal gleich an den Nächsten weitergegeben hat. Shoshana nimmt den Joint, steckt ihn mit einem Streichholz an und inhaliert tief. Zurzeit ist es ein Wunder, wenn ich mich überhaupt an was erinnere, sagt Shoshana. Ich sage euch, das sind die Kinder. Nach der Geburt des Ersten habe ich die Hälfte von allem vergessen, was ich wusste. Und dann bei jedem weiteren wieder die Hälfte. 10 Kinder später ist es ein Wunder, wenn ich daran denke, ein Streichholz auszublasen, nachdem ich's angesteckt habe. Sie lässt das Streichholz, das sie in der Hand hält, in die Spüle fallen und es zischt leise. Gerade letzte Nacht zum Beispiel bin ich völlig panisch aufgewacht, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, ob es 52 Karten in einem Kartenspiel sind oder 52 Wochen im Jahr. Mein Gott, diese Erinnerungsprobleme. Die ganze Nacht sorg ich mich deswegen und warte darauf, dass mein Alzheimer ausbricht. So schlimm ist es nur auch wieder nicht. Sag Mark zu ihr. Es ist nur eine Seite deiner Familie, wo es alle haben. Ja, das stimmt. Sagt sie und gibt den Joint an ihren Mann weiter. Die andere ist nämlich mit Demenz gesegnet. Egal, komm, was ist es jetzt? Die Wochen oder die Karten? Beides. Sagt Mark und inhaliert. Und als die Reihe an Deb kommt, sieht sie mich an, als sollte ich nicken oder auf eine andere ehemännische, alle Besorgnis zerstreuende Weise die Erlaubnis erteilen. Und plötzlich ertrage ich's einfach nicht mehr. Und statt zu sagen, ja, los doch, oder ja, lass es uns tun, fahre ich Deb förmlich an. Wann wolltest du mir das mit unserem Sohn erzählen? Hä? Für wann war das denn geplant? Seit wann weißt du das schon? Und darauf nimmt Deb einen langen Zug und hält den Rauch wie ein Profi tief in der Lunge. Nein, ehrlich, Deb. Wieso hast du mir das nicht erzählt, dass du ihm auf die Schliche gekommen bist? Deb kommt zu mir und gibt mir den Joint. Sie bläst mir den Rauch ins Gesicht, also jetzt nicht aggressiv, sie stößt ihn nur aus. Ich weiß es erst seit 5 Tagen, sagt sie. Klar hätte ich es dir erzählt. Ich war mir nur nicht sicher, wie oder ob ich erst mit Trevi reden sollte, um ihm vielleicht eine Chance zu geben. Eine Chance? Wofür? Frage ich. Es ein Geheimnis zwischen uns beiden bleiben zu lassen. Ihn wissen zu lassen, dass ich ihm vertraue und ihm vergeben werde, wenn er ernsthaft verspricht, damit aufzuhören. Aber er ist der Sohn, sage ich. Und ich bin der Vater. Und selbst wenn es so ein Geheimnis mit ihm gäbe, sollte das ein doppeltes sein zwischen dir und mir. Ich sollte jedes Geheimnis mit ihm kennen und so tun, als wäre es da nicht so. Er sagt das mit dem Doppelten nochmal. Oh, sagt Mark, der mir zu folgen versucht, und ich beachte ihn nicht. So sollte es sein, sage ich zu Deb. Und so war es auch immer. Und weil ich mich verzweifelt und unsicher fühle, schiebe ich noch ein Das stimmt doch hinterher. Ich meine, wir vertrauen uns wirklich, Deb und ich. Und ich kann mich kaum erinnern, schon mal das Gefühl gehabt zu haben, dass so viel von einer Frage abhing. Ich versuche, in ihrem Gesicht zu lesen, und da geht etwas wirklich Kompliziertes vor. Da formuliert sich was. Und dann setzt sie sich einfach direkt vor meinen Füßen auf den Boden. Oh mein Gott, sagt sie. Ich bin so verdammt high mit dem ersten Zug. Wie. Und sie fängt an zu lachen. Wie witzig, sagt sie. Also, sagt sie und wird ganz ernst. Oh mein Gott, bin ich verkorkst. Tja, wir hätten euch warnen sollen, sagt Shoshana. Und als sie das sagt, halte ich gerade meinen ersten Zug in der Lunge und versuche auch schon die Paranoia zu bekämpfen, die ihr Satz in mir aufbranden lässt. Und Mark nimmt den Joint und gibt ihn direkt an Shoshana weiter, die Ordnung der Dinge achtend. Warnen? Wovor? Sage ich mit hoher Stimme, den Rauch noch süß in der Nase. Das ist nicht das Marihuana eurer Väter. Der THC-Gehalt ist der, ich weiß nicht genau, aber ist der nicht anders als bei dem Stoff früher? Ein Zug von diesem neuen Hydrokulturzeugs wirkt ungefähr wie ein ganzes Pfund von dem Stoff, den wir als Kinder geraucht haben. Wow, ich spür's, sage ich. Und das tue ich auf eine tiefe, tiefe Weise. Und ich setze mich zu Deb auf den Boden und nehme ihre Hände und ich fühle mich gut. Obwohl ich nicht sicher bin, ob ich das jetzt gedacht oder gesagt habe. Also probiere ich es noch einmal und sorge dafür, dass es laut aus mir herauskommt. Ja, ich fühle mich gut, sage ich. Ich habe es im Wäschekorb gefunden. Ich habe das Pott im Wäschekorb gefunden. Im Wäschekorb? Sagt Shoshana. Typisch Teenager. Sie glauben, dass es der beste Platz ist, um irgendwas zu verstecken. Sagt Deb. Seine sauberen Sachen tauchen zusammengefaltet in seinem Zimmer auf und ihm kommt nicht mal der Gedanke, dass da einer den Wäschekorb ausleert. Für ihn ist er der verlassenste, vergessenste Ort auf der ganzen Welt. Tatsache ist, dass ich unten drin eine Eltoids-Dose gefunden habe, vollgestopft bis an den Rand, voller Pott. Deb drückt mir die Hände. Vertragen wir uns wieder? Ja, wir vertragen uns. Oh Gott sei Dank, sage ich. Und das fühlt sich an, als wären wir wieder ein Team, als hieße es wir gegen sie. Denn als Shoshana Deb den Joint gibt, sagt Deb: Seid ihr eigentlich sicher, dass ihr Pott rauchen dürft, der aus einer Dose mit nicht koscheren Bonbons kommt? Ja, und das sind genau die Gedanken, die mir im Moment im Kopf herumgehen. Und sie ist bei Facebook. Und das kann nicht erlaubt sein. Die beiden sind sehr, sehr schlechte Chassiden, sage ich, und wir lachen drüber. Wir lachen heftig. Also zunächst einmal, ja, essen wir das Zeug nicht, wir rauchen es. Ja, klar. Und wenn, dann ist es eine kalte Berührung, was heißt? Eine kalte Berührung. Das ist wahrscheinlich sowieso in Ordnung ist. Eine kalte Berührung. Ja, es ist eine Sache, sagt Shoshana. Also komm, vergiss es einfach. Und steht jetzt mal vom Boden auf. Zack, zack. Und sie halten uns beide eine Hand hin, zack, und zack, ziehen uns hoch. Jetzt setzt euch wieder zurück an den Tisch, sagt Shoshana. Und so sitzen wir auch schon wieder, kaum, dass wir hochgekommen sind. Ich sage euch, sag Mark, das ist bestimmt das Nervigste daran, als Chassiden draußen durch die Welt zu laufen. Schlimmer noch, als das beleidigt werden, ist die ständige Überwachung durch die Leute. Es ist nicht so, dass ich das Komische daran nicht sehe. Sag Mark. Den Reiz. Wisst ihr, wir haben Mormonen in Jerusalem, die haben da eine Basis, ein Seminar. Wobei die Vorschrift ist, also die Abmachung mit der Regierung, dass sie da seien, sich aber nicht an uns wenden dürfen. Keine Bekehrungsversuche. Egal. Mit einem von ihnen mache ich Geschäfte. Aus Utah, sagt Deb. Aus Idaho. Der Typ heißt Jebediah, ehrlich. Ist das zu glauben? Nein. Jerucham und Shoshana, sage ich. Jebediah, das ist ein sehr, sehr seltsamer Name. Und Mark verdreht die Augen und gibt mir, was vom Joint noch übrig ist. Und ohne zu fragen, steht er auf und nimmt die Dose und holt noch einen Tampon aus der Tasche seiner Frau. Ja, fühlt sich sicher, zu Hause, in meinem Zuhause. Wenn Jeb also zu uns nach Hause kommt, wenn er was isst oder sich eine Cola einschenkt, spiele ich genauso den Aufpasser. Ich kann nicht anders. Ich sage, hey Jeb, darfst du das? Sollst du etwa Cola trinken? Jedes Mal sage ich das. Irgendwie kann ich nicht widerstehen. Die Leute stört es nicht, ihre eigenen Regeln zu brechen, aber bei anderen sind sie richtig streng. Ja. Dürfen sie denn Cola trinken? Ich weiß es nicht. Was Jeb immer sagt, du meinst Kaffee. Aber egal, kümmere dich um deinen Kram. Und dann? Meine Deb. Puh, das muss jetzt kommen. Habt ihr von dem Skandal gehört? Die Mormonen sehen die Holocaust-Listen durch. Also wie in die toten Seelen, sage ich erklärend. Also wie in einem Roman von Gogol, nur in Wirklichkeit. Glaubst du, den haben wir gelesen? Sagt Mark. Als Chassiden oder vorher? Er gibt mir den Joint, als er das sagt, und dadurch klingt es gleichzeitig leicht aggressiv und witzig. Und dann, weil das eine das andere nicht ausschließt, schenkt er sich auch noch einen Drink ein. Sie haben die Totenlisten genommen, sagt Deb, und sich daran gemacht, sie durchzusehen. Sie haben sich daran gemacht, diese Menschen, die als Juden gestorben sind, zu Mormonen zu machen. 6 Millionen gegen ihren Willen zu konvertieren. Was ist das wahr? Ja. Das stört dich? Sagt Mark. Das hält eine amerikanische Jüdin nachts wach. Wie meinst du das? Sagt Deb. Ich meine... Sagt Mark, aber Shoshana unterbricht ihn. Du sagst ihnen nicht, wie du es meinst. Du lässt es ungemeint. Hey, wir können damit umgehen, sage ich. Wir sind sogar daran interessiert, damit umzugehen. Also dieses Zeugs, sage ich und zeige grob in Richtung Altholzdose, hat unser Denken reifen lassen. Wir sind gerüstet, selbst noch die schwierigsten Konzepte zu begreifen. Euer Sohn, der scheint ein netter Kerl zu sein. Du redest nicht über ihren Sohn, sagt Shoshana. Rede nicht über unseren Sohn, sagt Deb. Und diesmal lege ich ihr meine Hand auf den Ellbogen. Ja, raus damit, sage ich. Er wirkt nicht jüdisch auf mich, sagt Mark. Wie kannst du das sagen? Sagt Deb. Sag mal, hast du sie noch alle? Aber Debs Empörung erregt weniger Aufmerksamkeit als meine Reaktion. Ich lache so sehr, dass alle mich ansehen. Ist das jüdisch für dich? Hä? Sage ich. Dein Hut und dein Bart, die klobigen Schuhe. Das ist ein ziemlicher Druck für dich, würde ich sagen, jüdisch auszusehen. Das ist in etwa so, als würde Ozzy Osbourne oder die Jungs von Kiss, als würden die zu Paul Simon sagen, du siehst nicht aus wie ein Musiker. Es geht nicht um die Bekleidung, sagt Mark. Es geht darum, ein Leben im Vakuum aufzubauen. Wisst ihr, was ich auf der Fahrt hierher gesehen habe? Supermarkt, Supermarkt, Supermarkt, Erwachsenenbruch, Budenladen, Supermarkt, Supermarkt, Schießplatz. Aber die Leute hier in Florida, die mögen ihre Waffen und ihren Porno, sage ich. Und Supermärkte. Oh mein Gott, sagt Deb. Das ist wieder ein Goldberg-Atter-Ding. Genau das Gleiche, nur andere Wörter. Ja, er mag diesen Rhythmus. Das tut er übrigens oft. Sagt Shoshana. Was ich zu sagen versuche, ob ihr das nun ernst nehmen wollt oder nicht, dass ihr das Judentum nicht allein auf ein schreckliches Verbrechen gründen könnt. Es geht mir um die Besessenheit mit dem Holocaust als notwendiges Zeichen der Identität. Als eurem einzigen erzieherischen Werkzeug, weil es für die Kinder sonst keine Verbindung gibt. Nichts Jüdisches, das sie bindet. Mensch, ist das beleidigend. Nein, sagt Deb. Und engstirnig. Es gibt schließlich so etwas wie eine jüdische Kultur. Man kann ein kulturell reiches Leben leben. Nicht, wenn es um ein jüdisches Leben geht. Das Judentum ist eine Religion. Und Religionen haben Rituale. Kultur ist nichts. Kultur ist ein Konstrukt der modernen Welt und hat deshalb nichts Festgelegtes. Es verändert sich ständig. So lassen sich Generationen kaum verbinden. Das ist so, als nehmt ihr 2 Stücke Metall und statt sie gut zu verschweißen, klebt ihr sie nur zusammen. Was soll das jetzt bedeuten? Praktisch? Mark hebt den Finger für seine Erklärung, um uns zu erziehen. Ja. Wisst ihr, warum in Israel alle Busse und Lastwagen und sogar die Taxis Mercedes sind? Weil sie euch einen großen schuldbegründeten Rabatt geben, sage ich. Oder vielleicht baut Mercedes die besten Fahrzeuge für den Transport von Juden. Haben die da einen besonderen Kniff? Weil wir in Israel gesunde, verlässliche Juden sind und deshalb macht es uns nichts aus, selbst nicht direkt nach dem Krieg deutsche Autos zu fahren und unsere deutschen Siemens-Radios einzuschalten, um hebräische Nachrichten zu hören. Wir müssen keine markenorientierte Apartheid leben, müssen uns nicht in symbolischen Anstrengungen ergeben, um unsere Erinnerung wachzuhalten. Weil wir genauso leben wie unsere Eltern vor dem Krieg. Und das hilft uns in allen Dingen, selbst in unseren Beziehungen, in unseren Ehen und als Eltern. Willst du damit sagen, dass eure Ehe besser ist als unsere? Sagt Deb. Wirklich? Bloß wegen der Regeln, nach denen ihr lebt? Dass die eine Ehe stärken, zwischen welchen Leuten auch immer? Ich sage nur, dass dein Mann da nicht so eine Trauermine aufsetzen würde, weil er sich wegen der Geheimnisse seiner Frau Sorgen macht. Und euer Sohn, der würde nicht mit dem Rauchen anfangen, ohne vorher zu euch zu kommen. Denn die Beziehungen, die wären definiert, sie wären klar. Weil alle verschweißt sind, ja, sage ich, und nicht verklebt. Genau, sagt er. Und ich wette, Shoshana stimmt mir zu. Aber Shoshana ist abgelenkt. Sie schneidet vorsichtig an einem Apfel rum. Sie baut eine kleine Apfelpfeife, da die Tamponhöhlen verbraucht sind. Haben es eure Töchter so gemacht? Sagt Deb. Wenn sie euch alles erzählen, sind sie dann auch erst zu euch gekommen, bevor sie mit dem Rauchen angefangen haben? Unsere Töchter haben nicht die Makel der Welt, in der wir aufgewachsen sind. Sie sind an so etwas nicht interessiert. Das denkst du? Das weiß ich, ja, sagt er. Wir haben andere Sorgen, anderen Kummer. Lass hören, sagt Deb. Nein. Lieber nicht. Sagt Shoshana. Unsere Sorge, sagt Mark, gilt nicht dem vergangenen Holocaust. Sie betrifft den aktuellen, den, der uns mehr als 50% der Juden dieser Generation kostet. Unsere Sorge ist die Mischehe. Das ist der Holocaust, der sich vor unseren Augen abspielt. Ihr müsst euch nicht wegen der paar Mormonen Sorgen machen, die irgendein Hokuspokus mit den ermordeten 6 Millionen anstellen. Eure Sorge muss eurem Sohn gelten und dass er eine Jüdin heiratet. Oh mein Gott. Sagt Deb. Oh mein Gott, du nennst Mischehen einen Holocaust? Das kannst du jetzt nicht ernsthaft. Ich meine, Shoshana? Ich meine, nein, ihr vergleicht das doch jetzt nicht wirklich, oder? Du fragst, was ich fühle. Und das fühle ich, aber das... Nein, das trifft nicht direkt auf euch zu. Bis auf das Beispiel, das ihr dem Jungen gebt, weil ihr Juden seid. Ist auch euer Sohn Jude ebenso sehr wie ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin auch in die Yeshive gegangen, du wiedergeborener Harry. Du musst mir die Regeln nicht erklären. Hast du mich gerade wiedergeborener Harry genannt? Ja, Harry. Sag Mark. Und sie und er, sie fangen an zu lachen. Und sie denken, dass wiedergeborener Harry das Komischste ist, was sie seit langem gehört haben. Und dann lacht auch Shoshana. Und dann lache ich, denn Lachen ist ansteckend. Und das umso mehr, wenn du high bist. Du glaubst doch nicht wirklich, dass unsere Familie und mein lieber hübscher Sohn steuern einem Holocaust entgegen, oder was? Sagt Deb. Das würde mir echt wehtun. Das würde echt einen Schatten über diesen schönen Tag werfen. Nein. Sagt Mark. Das hier ist ein reizendes Haus und ihr seid eine reizende Familie. Ihr habt ein schönes Zuhause für diesen strammen jungen Mann geschaffen. Und du bist eine echte Balabusta. Und aus einem chassidischen Mund ist das ein ziemliches Kompliment. Und meine bekiffte, verweltlichte Depp freut sich, eine moderne Balabusta, eben die Königin unseres Hauses zu sein. Ehrlich? Und Depp neigt den Kopf um fast 90 Grad, um ihr glückliches, süßes Lächeln hervorzuzaubern. Du machst mich glücklich. Darf ich dich umarmen? Ich würde dich wirklich gerne an mich drücken. Nein, sagt Mark, wobei er es wirklich, wirklich höflich sagt. Aber du könntest meine Frau umarmen. Wie wäre es damit? Das ist eine tolle Idee, sagt Depp. Shoshana gibt mir den fertigen Apfel und ich ziehe daran, während sich die beiden Frauen heftig umarmen. Sie wiegen sich vor und zurück, hierhin, dorthin, sodass ich mich wieder sorge, sie könnten umfallen. Was für ein schöner Tag. Das ist er, sagt Mark. Und er steht neben mir und wir sehen beide aus dem Fenster zu den vollkommenen Wolken an einem vollkommenen Himmel hinauf. Wir sehen hinaus und es gefällt uns. Und so sehen wir auch, wie sich der Himmel von einem Moment auf den anderen verdunkelt. Es ist so ein abrupter Wechsel, dass die Ladies ihre Umarmung beenden, um ebenfalls hinauszusehen. So radikal ändert sich das Licht plötzlich. So ist das bei uns, sagt Deb. Und dann öffnet sich der Himmel und ein tropischer Regenguss geht nieder. Es trommelt aufs Dach und prasselt gegen die Fenster. Die Palmwedel biegen sich und die Luftmatratze im Pool tanzt auf dem kochenden Wasser. Shoshana tritt ans Fenster und Mark gibt Deb den Apfel und tritt neben sie. Ist das hier ehrlich immer so? Sagt Shoshana. Ja klar, jeden Tag. Hört so schnell auf, wie es anfängt. Und beide drücken die Handflächen ans Fenster und so bleiben sie eine Weile. Und als Mark sich umdreht, der raue, harte Bursche, sehen wir, dass er weint. Der Regen bringt ihn zum Weinen. Ihr kennt das nicht, sagt er. Ich vergesse immer, wie es ist, an einem Ort mit so viel Wasser zu leben. Das ist der größte Segen. Ja, wenn ihr hättet das, was wir haben. Ja, sagt er und wischt sich über die Augen. Kinder, können wir nach draußen, bitte, in den Regen? Natürlich! Wir reden nicht im Regen. Wir sind zu sehr mit Spaß und Lachen und Herumspringen beschäftigt. Und so kommt es, dass ich Marks Hand halte und wir fast schon tanzen. Und Deb hält Shoshanas Hand und auch die beiden tanzen so eine Art Jig. Und dann nehme ich Debs Hand und obwohl sich die beiden anderen nicht berühren, bilden wir irgendwie so einen offenen Kreis. Wir stehen im Regen und tanzen unsere eigene Art Hurra. Ich habe mich seit Jahren nicht wunderbarer, verrückter und freier gefühlt. Wer hätte gedacht, dass ich das angesichts dieser strengen, erstickend disziplinierten Menschen sagen würde, die uns da ins Haus geschnallt sind. Und dann, meine Deb, meine Liebe, wieder einmal denkt sie das, was ich denke und sagt, das Gesicht hoch in den Regen gerichtet, während wir uns im Kreis drehen. Bist du sicher, dass es in Ordnung geht, Shoshana? Dass es kein gemischtes Tanzen ist? Ist es erlaubt? Ich will nicht, dass sich hinterher irgendwer schlecht fühlt. Oh, Debbie, wir kommen schon klar damit. Ach, sagt Shoshana. Wir werden die Konsequenzen tragen. Das lässt uns langsamer werden und stehen bleiben, wenn auch noch niemand losgelassen hat. Ja, das ist wieder alter Witz, sage ich. Und ohne darauf zu warten, dass einer fragt, fahre ich fort. Warum haben Chassiden keinen Sex im Stehen? Warum? Fragt Shoshana. Ja, weil es zu gemischten Tanzen führen könnte. Oh. Deb und Shoshana tun entsetzt und lassen die Hände los und wir sehen, der Moment ist vorbei. Der Regen hört so schnell auf, wie er gekommen ist. Mark steht da und starrt in den Himmel, die Lippen fest zusammengepresst. Der Witz ist sehr, sehr alt, sagt er. Und dann sagt er, gemischtes Tanzen lässt mich an gemischte Nüsse denken. Hm? Eine gemischte Grillplatte und Insalata Mister. Ha? Der Klang der Worte macht mich wahnsinnig hungrig und ich gerate in Panik, wenn das einzig koschere in diesem Haus das gebleichte amerikanische Brot sein sollte. Zu viert stehen wir in der Speisekammer, pitchnass. Durchsuchen die Regale und tropfen auf den Boden. Sag mal, hast du je so eine Speisekammer gesehen? Sagt Shoshana. Die ist ja gigantisch. Sagt sie und reckt ihre Arme von einer Seite zur anderen. Und sie ist wirklich groß. Und die Regale sind wirklich voll. Es ist enorm, was ich da stapel. Enorm, die Auswahl an Süßigkeiten. Gerade passend für ein Haus, unter dessen Dach sich oft ein ganzer Schwarm Teenager einfindet. Sag mal, Debbie, erwartest du einen nuklearen Winter? Sagt Shoshana zu Deb. Ich erzähl dir, was ihr erwartet. Ja? Sage ich. Willst du es wissen? Willst du wissen, wie besessen sie wirklich ist? Willst du wissen, wie viel sie tatsächlich über den Holocaust redet? Ich meine, wie ernst es ihr ist. Ja. Bis zu welchem Ausmaß? Zu keinem Ausmaß. Wir sind ja durch mit dem Holocaust. Komm bitte, ja, erzähl's uns. Sag Shoshana. Sie plant ständig an unserem geheimen Versteck. Im Ernst? Sagt Shoshana. Nein, nicht. Komm. So, und jetzt seht euch das mal an. Die Speisekammer, das Bad nebenan und die Tür zur Garage. Wenn man das einfach alles zumacht mit einer Gipswand zur Wohnung hin, dann findet das keiner. Das ist ja irre. Keiner käme je auf den Gedanken. Wenn du die Tür zur Garage gut verdeckst, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel Werkzeuge dranhängst und was vor die Angeln stellst, Fahrräder oder den Rasenmäher dagegen lehnst, dann hast du diesen abgeschlossenen Bereich mit fließendem Wasser, Toilette und den ganzen Vorräten. Ich meine, wenn manchmal einer in die Garage schliche, um alles frisch aufzustocken, dann könntest du das vermieten. Eine andere Familie reinsetzen, ohne dass die eine Ahnung davon hätten. Oh mein Gott. Sagt Shoshana. Mein Kurzzeitgedächtnis mag ja von all den Geburten und Kindern hin sein, ja, aber... Ja, und vom Rauchen, sage ich. Ja, davon auch, aber ich weiß noch, als wir Kinder waren, da hat sie immer... Sagt Shoshana und wendet sich Depp zu. Wie hast du mich dazu gekriegt, solche Spiele mit dir zu spielen? Das hast du. Orte zu finden und noch schlimmer, noch dunkler. Komm nicht, komm. Sagt nicht. Deb. Ich weiß, was du sagen willst, sage ich zu ihr und bin ganz aufgeregt. Ne, das Spiel, oder? Sie hat dieses verrückte Spiel mit dir gespielt. Ja. Nein, sagt Deb. Es ist genug, hör bitte auf. Und Mark, der völlig darin versunken ist, die Aufschriften auf verschiedenen Etiketten zu studieren, tütenweise 100 Kalorien-Snacks zu verdrücken, sich geröstete Erdnüsse aus einer Dose in den Mund zu schaufeln und seit wir in die Speisekammer gekommen sind, nichts gesagt hat, außer... Was ist denn das für ein Feigenriegel? Dieser Mark hält plötzlich inne und sagt... Ich will dieses Spiel spielen. Es ist kein Spiel, sagt Deb. Und ich bin froh, sie das sagen zu hören. Weil ich schon seit Jahren will, dass sie das zugibt. Dass das kein Spiel ist. Dass es todernst ist. Und eine Vorbereitung. Und eine wirkliche Pathologie, der ich mich lieber nicht widme. Es ist das Anne-Frank-Spiel, sagt Shoshana. Stimmt's? Und weil ich sehe, wie verunsichert meine Frau ist, tue ich mein Bestes, sie zu verteidigen und sage, nein, es ist kein Spiel. Es ist einfach das, worüber wir reden, wenn wir über Anne Frank reden. Dann spielt man dieses Nicht-Spiel, sagt Mark. Und was müssen wir tun? Ja, es ist das Spiel der Gerechten, Goim, sagt Shoshana. Das Wer wird mich verstecken, sage ich. Im Falle eines zweiten Holocaust. Eine ernsthafte Erkundung, ein Gedankenexperiment, auf das wir uns... einlassen, sagt Deb, die zögernd nachgibt. Dass ihr spielt, sagt Shoshana. Wir reden manchmal darüber, wer von unseren christlichen Freunden uns im Falle eines amerikanischen Holocaust verstecken würde. Das kapiere ich nicht, sagt Mark. Natürlich kapierst du das, sagt Shoshana. Pass auf, es geht so, wenn es eine Shoah gäbe, ja, wenn es wieder passierte, sagen wir in Jerusalem im Jahre 39 und der Großmufti bekommt seinen Willen, ha? Was würde dein Freund Jebediah dann zum Beispiel tun? Was könnte er tun? Sag Mark. Ja, er könnte uns verstecken. Er könnte sein Leben, das Leben seiner Familie und seiner Freunde, aufs Spiel setzen. Das ist das Spiel. Ernsthaft. Würde er das für dich tun? Wer könnte das tun? Ein Mormone. Sag Mark. Vergiss diese Speisekammer hier. Die Mormonen müssen für den Fall der Verzückung, oder wie das heißt, einen Jahresvorrat an Lebensmitteln haben, auch Wasser. Vorräte für ein Jahr, oder waren es die Mormonen, die beim Sex ein Laken zwischen sie haben müssen? Nein, Moment. Sag Mark. Ich glaube, das sind wir. Okay. Sagt Deb. Spielen wir es nicht? Los, komm zurück in die Küche. Ich kann was von dem glattkoscheren Imbiss bestellen. Wir setzen uns draußen aufs Gras und essen richtig zu Abend, nicht diesen Junkfood hier. Nein. Sagt Mark. Ich spiele mit. Ich nehme es ernst. Also, würde der Typ euch verstecken? Auch die Kinder? Sagt Mark. Soll ich so tun, als hätte er in Jerusalem so eine Art geheimes Motel oder so, wo er uns alle 12 unterbringen könnte? Ja. Sagt Shoshana. In ihrem Seminar oder so. Sicher. Und Mark denkt lange nach. Er isst den Feigenriegel und überlegt, und an der Art, wie er in die Luft starrt, kann man sehen, dass er sich tatsächlich darauf eingelassen hat, dass er es ernst nimmt, wie es ernster nicht geht. Ja, sagt Mark und wirkt vor Rührung ganz sprachlos. Ich glaube ja. Jeb würde das für uns tun. Er würde uns verstecken. Er würde alles aufs Spiel setzen. Ja. Ja, ich glaube auch. Sagt Shoshana und lächelt. Wirklich, das lässt einen jetzt als Erwachsenen die Leute noch viel mehr schätzen. Ja, sagt Mark. Jeb ist ein guter Kerl. So, jetzt ihr. Sagt Shoshana zu uns. Ihr seid dran. Aber ihr kennt die Leute nicht, die wir kennen. Sagt Deb. Ja, ihr könnt ja auch gegen euch selbst spielen. Was, wenn einer von euch nicht jüdisch wäre? Würde er den anderen verstecken? Ich mach's, sage ich. Also ich bin der Goy, weil ich leichter als einer durchgehe. Gut, sagt Deb, und ich stehe auf und drücke den Rücken durch, als müsste ich in einer Reihe antreten. Ich halte das Kinn gereckt, damit mich meine Frau genauer ansehen kann. Damit sie wirklich einen Blick in mich hineinbekommt und sich in mich reindenken und entscheiden kann, ob ihr Mann tatsächlich hat, was es braucht. Hätte ich wirklich die Kraft, wäre es mir wichtig genug, und das ist keine leichte Frage, keine Frage, die man einfach so abtun kann, mein Leben aufs Spiel zu setzen, um sie und meinen Sohn zu retten? Deb sieht mich an und Deb lächelt und gibt mir einen kleinen Stoß gegen die Brust. Natürlich würde er es tun, sagt sie. Und sie macht einen halben Schritt, der zwischen uns ist, und drückt mich fest an sich, ohne gleich wieder loszulassen. Jetzt ihr. Du und Juri. Was soll das für einen Sinn haben? Sagt Mark. Selbst als Vorstellung. Jetzt scht. Sagt Shoshana. Stell dich doch einfach mal dahin und sei ein guter Goy, während ich dir in die Augen schaue. Aber wenn ich kein Jude wäre, wäre ich nicht ich. Ja, das stimmt, sage ich. Er gibt mir recht. Sagt Mark. Wir wären nicht mal verheiratet. Wir hätten keine Kinder. Schau. Sagt Shoshana. Geht hin und schließt die Speisekammertür zu. So. Wir sitzen jetzt hier in Südflorida fest, beim zweiten Holocaust. Du bist kein Jude und wir drei verstecken uns in deiner Speisekammer. Aber sieh mich doch an. Siehst du das? Sagt er. Ey, ich hab's, sage ich. Du bist einfach ein Backgroundsänger von CC Top. Kennst du die? Kennst du diese Band? Schönen Dank. Depp lässt mich los, damit sie mir einen Klaps auf den Arm geben kann. So, komm jetzt ernsthaft. Sagt Shoshana. Versuch doch einfach, uns drei so zu sehen, als wäre das hier dein Haus und wir sind auf dich angewiesen. Eingeschlossen in diesem Raum. Was machst du, während ich das mache? Sagt Mark. Ich betrachte dich, wie du uns betrachtest. Und ich fühle mich in die Sache rein. In Ordnung, sagt er. Nur dann mal los. Ich stelle mich hin und du fühlst dich rein. Und das machen wir, wir vier. Wir stehen da und wir, ja, wir spielen unsere Rollen und wir fühlen uns wirklich in die Sache rein. Ich kann sehen, wie Deb ihn ansieht und wie er uns ansieht und wie Shoshana ihren Mann einfach nur anstarrt und anstarrt. Wir stehen da so lange, dass ich wirklich nicht mehr sagen kann, wie viel Zeit verstrichen ist. Auch wenn sich das Licht ganz leicht ändert, das durch die Ritze unter der Speisekammertür dringt, mit der schwächer werdenden Sonne draußen. Würde ich euch also verstecken? Sagt er, ganz ernst. Und zum ersten Mal an diesem Tag streckt er die Hand aus, wie es meine Deb tun würde, und er greift ihre Hand. Würde ich, Shoshi. Und man kann sehen, dass Shoshana an ihre Kinder denkt, auch wenn sie nicht mit ins Szenario gehören. Man kann sehen, dass sie einen Teil ihres Einfühlszenarios verändert hat. Und nach einer Pause sagt sie... Ja. Aber sie lacht nicht. Sie sagt ja, aber für ihn klingt es so, wie es für uns klingt. So, dass er fragt und fragt und fragt. Glaubst du nicht, dass ich es tun würde? Aber würde ich dich denn nicht verstecken? Selbst wenn es um Leben und Tod ginge? Wenn es dich retten würde und sie mich dafür umbrächten? Würde ich es denn nicht tun? Shoshana zieht ihre Hand zurück. Sie sagt es nicht. Und er sagt es auch nicht. Keiner von uns Vieren wird sagen, was nicht gesagt werden kann. Dass diese Frau glaubt, ihr Mann würde sie nicht verstecken. Was sollen wir tun? Was käme dabei heraus? Und so stehen wir da, wir vier, gefangen in der Speisekammer. Voller Angst, die Tür zu öffnen und herauszulassen, was wir drinnen eingeschlossen haben. Worüber wir reden, wenn wir über Anne Frank reden. Nach dem gleichnamigen Roman von Nathan Englander. Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence. Hörspielbearbeitung Marion Kolbach. Es sprachen Erzähler Samuel Weiß. Mark Bernhard Schütz. Lauren Gabriela Maria Schmeide. Debbie Silvana Krapatsch. Und Trevor Lewe Kühl. Technische Realisation Sven Kollwage und Angelika Körber. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Regie Beate Andres. Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2014. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.